Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Willkommen. Hey, hallo. Hey, hallo. Wir sind hier mit Bogdan. Du warst Teil der Orga-Gruppe des 4. Forums gegen unnütze und aufgezwungene Großprojekte, das vom 8. bis zum 11. Mai in Roșia Montană in Rumänien stattgefunden hat. Yes, I was part of. Ja, ich war Teil der Gruppe, die die Organisation des Forums übernommen hatte. Ich war in Kontakt mit anderen Gruppen und war auch vor Ort für die Logistik verantwortlich. On the spot where we had the forum. Kannst du uns etwas zum Forum erzählen? Was ist das für ein Forum? This is a forum that started 4 years ago. Das erste Forum gab es vor 4 Jahren. Es findet jedes Jahr an einem anderen politisch umkämpften Ort in Europa statt. Dort kommen Menschen zusammen, die sich in den großen politischen Kämpfen in und außerhalb Europas engagieren. Es fing als Forum gegen große Infrastrukturprojekte in Europa an. Zum 4. Treffen sind 2 neue Themen hinzugekommen, nämlich Bergbau und Fracking. Jedes Jahr wird ein neuer Ort gewählt. Während des 3. Treffens, das in Stuttgart stattfand, also haben wir die Initiative übernommen, alles zu organisieren, und es ist richtig gut gelaufen. Bevor wir genauer über das Forum in Rumänien reden, würde ich gerne wissen, warum das Forum, Zitat, gegen unnütze und aufgezwungene Großprojekte, Zitat Ende, genannt wurde. Was bedeutet denn unnütz und was bedeutet aufgezwungen? Ich denke, dass diese Begriffe in den meisten großen politischen Kämpfen eine wichtige Rolle spielen. Die meisten geplanten Großprojekte sind unnötig, weil sie nur eine Handvoll Menschen, ein paar Firmen helfen, Profit zu machen. Aber den Leuten in der Umgebung, die direkt betroffen sind, auch auf lange Sicht nichts bringen. Deswegen ist dieses Wort da drin. Und aufgezwungen, weil die Firmen mit Hilfe der Regierung und der Herrschenden versuchen, die Projekte umzusetzen. Am Ende drücken sie es den Leuten auf, die das gar nicht wollen. Ich denke, dass all die Menschen, die da kämpfen, das fühlen, dass die Projekte ihnen aufgezwungen werden. Deswegen kämpfen sie. Und was für Projekte sind das? Kannst du da ein paar nennen? Wie ich gesagt habe, hat das alles mit großen Infrastrukturprojekten angefangen. Da ist der Hochgeschwindigkeitszug in Italien, der unterirdische Bahnhof in Stuttgart und der Flughafen Notre-Dame-de-Lande, den sie bauen wollen. Wir reden auch über das größte Tagebauprojekt zur Goldförderung, das hier in Rumänien geplant ist. Fracking ist außerdem ein Problem, das neuerdings überall in Europa auftaucht. Um diese Art von Projekten geht es hier. Aber auch um Hochgeschwindigkeitszüge in Marokko, Wälder in der Türkei. Ich denke, dass all diese Projekte eines gemeinsam haben, nämlich, dass sie aufgezwungen und unnütz sind. Also versuchen wir, alle zusammenzukommen und zu schauen, wie wir zusammenarbeiten können, um sie zu stoppen. Wir haben alle ähnliche Probleme, auch wenn sich die Projekte unterscheiden. Du hast Projekte in Marokko und in der Türkei erwähnt. Das dritte Forum hieß, wie ich gelesen habe, noch Europäisches Forum. Hat sich das geändert? Ja, das hat sich geändert. Wir haben uns entschieden, ab diesem Forum das Europäische im Namen wegzulassen, weil wir immer auch Menschen von außerhalb Europas eingeladen haben. Also haben wir den Namen einfach gekürzt. Wir haben sowieso überall die gleichen Probleme. Europäisch war deswegen unnötig. Ah, danke. Dann zum Forum selbst. Haben sich einfach TeilnehmerInnen verschiedener sozialer Bewegungen getroffen? Oder wie war das intern organisiert? Es gibt Organisationen, die entweder an der Organisation der letzten Foren beteiligt waren oder dabei geholfen haben. Die haben wir eingeladen. Außerdem haben wir Aufrufe für das Forum versucht, so breit wie möglich zu veröffentlichen. Wir haben Kontakte von JournalistInnen, die sich mit Bergbau oder Fracking beschäftigen, besonders in Osteuropa gesammelt. Wir wollten die Leute zusammenbringen, also haben wir alle eingeladen. Und dann haben sich die Leute angemeldet, ihre Teilnahme bestätigt und am Ende haben 300 Leute teilgenommen. Wir haben das Programm auch vor Ort erstellt. Es gab zwar einen Programmvorschlag, aber alle TeilnehmerInnen konnten Sachen vorschlagen. Wir haben jede Menge Themen auf dem Forum diskutiert. Wenn man bedenkt, dass der Ort, wo das Forum stattfand, Roșia Montană, eigentlich nur ein kleines Dorf im Nirgendwo ist, dann erscheint das wie ein Riesenprojekt und eine riesige Herausforderung. Wie habt ihr das hinbekommen? Okay. In Roșia Montană, we, and then I say we. In Roșia Montană haben wir, und wenn ich von wir spreche, dann meine ich eine Gruppe von Menschen, die schon in der Vergangenheit Veranstaltungen organisiert hat, jedes Jahr ein großes Festival und Camps am selben Ort veranstaltet. Also war die Herausforderung gar nicht so groß. Aber es ist ja auch ein selbstorganisiertes Camp, und am Ende ist alles gut gelaufen, auch wenn wir mitten auf dem Berg sind. Es war wirklich gut, und gerade gründet sich in Rumänien eine Infrastrukturgruppe, die uns sehr viel geholfen hat, das Camp aufzubauen. Dann gab es auch ein veganes Küchenkollektiv, das sich ums Essen gekümmert hat. Danach war alles einfach. Wir haben die Verantwortlichkeiten aufgeteilt und es hinbekommen. Es war nicht so schwer zu organisieren. Mit 300 TeilnehmerInnen aus verschiedenen Teilen der Welt würde ich mir vorstellen, dass das Dolmetschen ein Albtraum gewesen sein muss. War es einer? This was an issue always during the forum and it was Das war während des Forums immer ein Problem und es hat uns viel Energie gekostet. Wir mussten auch die Webseite in 6 Sprachen übersetzen und das war eine Herausforderung, immer alles rechtzeitig fertig zu haben. Wir haben auch die Einladungen und alles andere übersetzt, sogar in Arabisch. Das war schwer, aber wir haben es geschafft. Während des Forums gab es TeilnehmerInnen aus verschiedenen Ländern, die insgesamt 5 Sprachen auf dem Forum gesprochen haben. Aber wir haben auch das mit der Hilfe eines neu gegründeten Übersetzungskollektivs aus Rumänien hinbekommen. Sie haben DIY-Equipment, auch ein anderer Freund hat uns mit Ausrüstung geholfen. Wir haben es geschafft, während des Forums an 2 Orten dauerhaft Simultanübersetzungen in 5 Sprachen anzubieten. Das hat richtig gut funktioniert und alle waren sehr glücklich darüber. Auch das Niveau der Diskussion war viel höher deswegen. Wir hatten professionelle ÜbersetzerInnen, die sich alle freiwillig gemeldet hatten, um bei der Ausrichtung des Forums zu helfen. Wir dachten, es wird richtig schwer, aber am Ende hat alles super funktioniert. We thought it's gonna be hard, but in the end it was good. Really good. Na, das klingt ja gut. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass es unter den TeilnehmerInnen Unbehagen gab, weil in der Vergangenheit politische Parteien an diesem Forum teilgenommen hatten. War das ein Thema? I didn't participate to the other 3 editions of the forum, but politische Parteien haben an den letzten 3 Foren teilgenommen. Dieses Mal wurde über das Thema diskutiert, auch deswegen, weil wir von der Roșia Montană-Kampagne immer unabhängig von politischen Parteien agiert haben und nie in Verbindung zu ihnen standen. Als dann eine Partei aus Deutschland versucht hat, während des Forums Werbung für sich zu machen, war das ein Problem für die Leute aus dem lokalen Zusammenhang. Wir haben dieses Thema dann eingebracht und herausgefunden, dass das auch in der Vergangenheit ein Problem war. Und das betrifft nicht nur die Roșia Montană-Kampagne, sondern auch andere Kämpfe, die nicht mit Parteien verbunden sind und unabhängig bleiben wollen. Wir hatten also dieses Plenum, wo wir über die Beteiligung von Parteien und politischen Organisationen geredet haben. Und dort haben wir entschieden, dass Parteien von nun an auf dem Forum die Teilnahme verweigert wird. Die Leute können für sich alleine teilnehmen, wenn sie wollen, aber nicht als Partei. Meiner Meinung nach ist das eine große Leistung für das Forum und ein wichtiger Schritt für die Zukunft. Die Leute waren froh über diese Entscheidung. Und ich denke, dass die Tatsache, dass die Leute nicht darüber geredet haben, der Grund war, warum es dieses Problem in der Vergangenheit gab. Während wir über dieses Thema geredet haben, ist es offensichtlich geworden, dass wenn Parteien Einfluss auf bestimmte Kämpfe und Kampagnen nehmen, sie nicht an Treffen mit anderen Gruppen teilnehmen können. Then it can't be together in the same gathering with other groups. Das ist ja eine großartige Entscheidung. Was waren denn die anderen Inhalte, die auf dem Forum in Roșia Montană besprochen wurden? So the program was structured on 3 plenaries on the 3 big thematics. Das Programm war in 3 große Pläne zu den 3 großen Themen Bergbau, Fracking und Infrastrukturprojekte geteilt. Auf diesem Plenum kamen bestimmte Gruppen zusammen und haben sich über verschiedene Fragen ausgetauscht, wie sie zusammenarbeiten können, was für Gemeinsamkeiten sie haben und so weiter. Und dann gab es noch Workshops. Jede Gruppe konnte einen Workshop in einem dieser 3 Gebiete einbringen. Aber es gab auch Gruppen, die einfach gekommen sind und spontan Workshops angeboten haben. Zum Beispiel gab es eine Gruppe von der Waldbesetzung im Hambacher Forst in Deutschland. Und auch diese Workshops von kleineren Kämpfen fanden statt. Wir haben viel voneinander gelernt. Die Hauptidee hinter dem Programm war gar nicht so viel Programm, so viele Workshops, sondern dass die Leute sich kennenlernen, Informationen austauschen, darüber was und wie sie arbeiten und dann sehen, was sie zusammen machen können. Ich glaube, wir haben das erreicht. Die Leute haben sehr viel geredet. Es war eine gute Atmosphäre. Während der Mahlzeiten haben die Leute geredet, Ideen ausgetauscht. Von diesem Standpunkt aus waren wir sehr erfolgreich dabei, Austausch und Kontakte zwischen den Gruppen zu erzeugen. Es ist also mehr wie eine Versammlung zur Vernetzung als eine Entität in sich selbst, die irgendwie in Aktion tritt. It is also an entity, like we had a message Es ist auch eine Entität. Wir haben eine Erklärung hinsichtlich der Europawahl verfasst, die dann beim Forum angenommen wurde und die wir als Forum, das eben verschiedene Gruppen versammelt, veröffentlicht haben. Außerdem gab es eine Solidaritätsbotschaft an 4 Leute von der No-Taf-Bewegung, die damals in Italien gefangen waren. Wir haben also das Forum gebeten, ihnen eine Grußbotschaft zu schicken. Wir wollen, dass das Forum wächst und nicht nur eine jährliche Zusammenkunft ist. Wir wollen, dass es das ganze Jahr weitergeht und dass wir schauen, was wir in der Zwischenzeit alles zusammen machen können. Eine der Entscheidungen auf dem Forum war, dass wir alle zusammen an einer guten Webseite arbeiten, die wir alle als Werkzeug benutzen können, um eine gemeinsame Stimme zu haben. Eine vereinigte Stimme gegen verschiedene Probleme, die auftauchen werden. Ich denke, es ist nicht nur ein Treffen, es ist Networking. Aber das ist es eben, was wir auf lange Sicht erreichen wollen. Nicht einmal im Jahr, sondern das ganze Jahr über. Gibt es die Webseite schon? No, until now each group that organized the forum. Nein. Bis jetzt hat jede Gruppe, die das Forum organisiert hat, ihre eigene Webseite gemacht. Das war vielleicht nicht der effizienteste Weg, aber wir haben dazugelernt. Wir wissen jetzt, wie es geht, insbesondere es in so vielen Sprachen zu machen. Und dann haben wir auf dem Forum Menschen getroffen, die gut darin sind, Webseiten zu machen und sich auch Gedanken machen, wie eine solche Plattform gut arbeiten kann. Und dann haben wir entschieden, nicht mehr jedes Jahr eine neue Webseite zu machen, sondern eine gemeinsam. Es ist noch nicht getan, aber in Arbeit. Bezüglich der Kämpfe, die auf dem Forum präsent waren, wie war da dein Eindruck? Geht es voran oder ist die Situation von Land zu Land unterschiedlich? So in Stuttgart, it's an example that the things don't go perfect all the time. Stuttgart war ein Beispiel, das zeigt, dass die Dinge nicht immer perfekt laufen. Der Volksentscheid hat der Kampagne mehr Probleme bereitet, weil es die andere Meinung befördert hat und nicht die Meinung, die Kampagne sich gewünscht hatte. Nicht alle Gruppen erreichen ihre Ziele. Wir haben über diese Sachen geredet und ich hoffe, dass die Dinge in Zukunft besser laufen. And I think things will get better, I hope. In Deutschland ist letzten Monat ein interessantes Buch über politische Mediation in Bezug auf solche Kämpfe erschienen. Der Staat versucht, Methoden der Mediation einzusetzen, um Konflikte zu befrieden. In the struggles. Die Kämpfe? Die Kämpfe. Wie das beispielsweise in Stuttgart 21 passiert ist, wo die Schlichtung der enorm radikalisierten Bewegung den Wind aus den Segeln genommen hat. War das auch ein Thema auf dem Forum? Ich habe an keinem derartigen Workshop teilgenommen und denke nicht, dass das Thema in den Diskussionen war. Vielleicht wäre es gut. Wir sollten darauf achten, denn Probleme, die jetzt auftreten, werden sich wiederholen. Und es ist gut zu wissen, wie man damit umgehen kann. Beim Forum hatten wir einige spontane Diskussionen, so wie ein Plenum, aber es war wahrscheinlich nicht genug, um alles klären zu können. Es war mehr wie, okay, Parteien können nicht teilnehmen, aber auch nicht bei anderen Veranstaltungen. Die Sache ist, auf deiner lokalen Ebene kannst du machen, was du willst und was für dein Projekt das Beste ist. Aber während des Forums muss es für alle akzeptabel sein. Und wenn eine Gruppe damit ein Problem hat, so sehr mit Parteien in Verbindung gebracht zu werden, dann können wir sie nicht akzeptieren. Aber ich denke, dass die Probleme in Stuttgart schon viel länger existiert haben und sie nie darüber geredet haben, um die Situation zu ändern. Sie haben es versucht, aber haben es nicht geschafft. Aber jetzt während des Forums gab es die Möglichkeit, darüber zu diskutieren und ich denke, das hat auf eine Art Fragen auf lokaler Ebene gelöst, was da in Stuttgart passiert ist und einige Sachen zwischen den Gruppen sind klarer. Weißt du, wo und wann das nächste Forum stattfinden wird? It is not decided yet. Das ist noch nicht entschieden. Es gab verschiedene Vorschläge während des Abschlussplenums, zum Beispiel das Baskenland oder die Türkei. Aber wir müssen diese Sachen immer noch entscheiden. Andere Vorschläge werden womöglich noch kommen und wir werden das dann im konkreten Moment entscheiden. Aber zurzeit ist noch alles offen, nichts ist entschieden. We don't know exactly where this will happen. It was not decided. Um auch einen Eindruck von lokalen Kämpfen in Rumänien zu bekommen, wie ist die Lage aktuell in Roșia Montană? Okay, so at the moment the things are pretty fine in a way. Auf eine Art laufen die Dinge gerade ziemlich gut. Es gab große Proteste letztes Jahr im September und alle haben gegen ein Gesetz demonstriert, das speziell für das Roșia Montană-Projekt aufgesetzt wurde. Dieses Gesetz wurde abgelehnt. Das ist ein großer Erfolg für die Zivilgesellschaft in Rumänien, denke ich. Es gab auch ein anderes Gesetz, das für alle Bergbauprojekte in Rumänien gegolten hätte. Aber auch das wurde vom Parlament abgelehnt. Vor einiger Zeit, am Tag der Entscheidung, gab es Proteste. Es war wirklich unerwartet, aber am Ende haben wir es geschafft, das Gesetz zu stoppen, weil wir die Leute mobilisiert haben. Im Moment ist die Situation ganz gut, so dass der Fokus nun auf das Thema Denkmal gelegt wird, weil das den Ort an sich schützen würde. Du meinst, den Status als Naturerbe zu vergeben, oder was genau meinst du? Ein Naturerbe ist es bereits, aber es ist zugleich ein großes Kultur- und Geschichtserbe für Rumänien. Daher ist eines der Hauptziele der Roșia-Montana-Kampagne, die Gegend um Roșia-Montana als UNESCO-Weltkulturerbe anzuerkennen. Es gibt jetzt viele Organisationen, die ihren Schwerpunkt auf das Schutzgebiet richten und zeigen, dass das ein Ort ist, der gerettet werden muss und dass es auch Investitionen für das Gebiet bringen kann. Auch auf lange Sicht wäre es für die Gemeinde besser, also auch die Ressourcen zu nutzen, die schon da sind. Und nicht alles zu zerstören und in 10 Jahren einen Cyanidsee oder Bergbautourismus zu haben, wie die Firma sagt. Jetzt liegt der Fokus darauf. Es gibt eine Organisation, die versucht, Geld aufzutreiben, um traditionelle Häuser zu restaurieren. Es gibt auch die Organisation Europa Nostra, die Roșia-Montana auf die Liste der 7 am stärksten gefährdeten Gebiete Europas gesetzt hat. Durch diese Organisation kommen Geld und Expertise, die zeigen, wie groß das Potenzial für diese Gegend ist. Die Situation ist stabil im Moment. Es gibt keine großen Proteste, aber wir versuchen, ein Auge auf den Gesetzgebungsprozess zu haben, weil es immer noch 3 Gesetze gibt, die das Projekt mehr oder weniger legalisieren würden. Selbst wenn sie nicht alle Genehmigungen haben und alles, was sie tun, illegal ist. Aber das ist auch tatsächlich der Weg, wie wir sie bis jetzt gestoppt haben. Wir haben alle Genehmigungen vor Gericht gezerrt, weil sie illegal erteilt worden waren. Die Firma ist also gerade nicht in einer guten Situation. Sie haben auch fast alle Angestellten aus dem Dorf entlassen, ungefähr 400. Ich denke, dass da gerade ein Umdenken stattfindet. Dass die Leute merken, dass das Projekt keine Chance hat und sie fangen an, ihre eigenen kleinen Geschäfte aufzumachen. Und sie fangen an, im Tourismus aktiv zu werden. Sie lernen, wie sie Touren mit Leuten veranstalten können. Sie öffnen ihre Häuser, um Gäste zu beherbergen, verkaufen Milch und so weiter. Das ist vorher nicht passiert, weil die Leute von der Firma abhängig waren. Und jetzt, da alle entlassen sind, ändern sich die Dinge. Es ist jetzt viel ruhiger in Roșia-Montana als vorher, denke ich, und das ist besser so. Wir sind hier auf einem guten Weg, aber wir müssen aufpassen, denn die PolitikerInnen hier wollen das Projekt durchdrücken. Und es wird schwer sein, einen Weg zu finden, um das Projekt für immer zu stoppen. And it's gonna be hard to really stop them forever. Gibt es noch etwas, was du gerne hinzufügen würdest, was bislang im Interview nicht gesagt wurde? Auf der Roșia-Montana Website und der Website des Forums steht die Abschlusserklärung des Forums, wo alle großen Entscheidungen drinstehen. Ich denke, das ist das Fazit des Forums. Wenn Leute also mehr wissen wollen, sollten sie auf die Website schauen. Das ist alles. More things, they should check this website and that's all. Danke fürs Kommen. Thanks also and I hope I answered all your questions. Danke auch. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Das war unser Interview mit Bogdan zum 4. Forum gegen unnütze und aufgezwungene Großprojekte. Die am Ende erwähnte Website findet ihr unter roșia-montana.org. Dort müsst ihr dann nur noch auf das Banner mit den weißen Elefanten in der rechten Leiste klicken.